Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 11 – Die Ankunft. Der 1651er kam an diesem Tag pünktlich in Neulenkbach an und fuhr langsam in den Bahnhof ein. Eine Menge Leute standen schon auf und begaben sich Richtung Ausstieg. Viele aber blieben sitzen, denn sitzen blieben viele. Die Zeit vergeht auf Reisen anders, so auch im City Express von St. Pölten nach Wien. Kurz bevor die Türe aufging, bemerkte Herr S. noch seine Schülerin, die mit gerötetem Gesicht völlig aufgelöst dastand und ihn aus verweinten Augen anblickte. Ihm war der Grund dafür bekannt, natürlich war er das, aber es war geschehen. Es spielte zu diesem Zeitpunkt doch keine Rolle mehr. Wenigstens war er nicht der Einzige ohne gültigen Fahrausweis, dachte er es, während ein stilles, sich ergebendes Lächeln sein Lippen umspielte. Die Leute blickten böse, noch böser als sonst. Nicht aber, weil ihm Herrn S. ein solcher Fauxpas mit seiner Schülerin passiert ist, aber weil er ihre Ruhe, die Ruhe der Mitreisenden gestört hatte. Ja, Ruhe ist den Reisenden wichtig. Viel wichtiger noch als ein guter Platz. Aber diese Erkenntnis kam zu spät für Herrn S. Bevor die Fahrgäste noch aussteigen konnten, drängten sich bereits zwei finster dreinblickende Herren mit Tschakko, Feldbinde und mehreren Parolis in das Abteil. Sie verlangten die Papiere und den Leumund der mitreisenden Fahrgäste. Die Reise war vorüber. Ende des 11. Kapitels. Ende von Neulenkbach. Gelesen von Schalkmar.